a rapper, kann man heute mit dem Scheiß in den Orthodoxen aus der Kornemusikkreis. Der toleranten Schadelegation, dort herrscht Themen bekannt, Drogen, Korruption. Wir sind die Bastards aus der Mühlenstadt. Wir sind die Bastards und haben Hip-Hop satt. Wir sprechen das aus, was sich sonst keiner traut. Hip-Hop raus! Punkrocker bist du heute überall angesagt, weil du hast gegen Wahrheit und Nationalstolz hast. Und wenn Rock gegen Rechts laufen, die Leute euch die Bude ein. Doch wir bleiben Nazis, dreckig, kahl und Hundsgewalt. Wir sind die Bastards aus der Mühlstadt. Wir sind die Bastards und haben Punkrock satt. Wir sprechen das aus, was sich sonst keiner traut. Punkrocker raus! Meinungsfreiheit nicht verboten, werden wir schon längst versucht. Die ganzen Rechtsaffen schon längst abgeschoben. Doch werden wir mal wieder sinnlos indiziert. Und wieder ist es der Fassschutz, der die Chance regiert. Wir sind die Bastards aus der Mühlenstadt. Wir sind die Bastards und haben Hip-Hop satt. Wir sprechen das aus, was sich sonst keiner traut. Verfassungsschutz raus! Auf der Mühlstadt. Wir sind die Bastards und haben Ausersatz. Wir sprechen das aus, was sich sonst keiner traut. Ausländer raus! Wir sind die Bastards auf der Mühlstadt. Wir sind die Bastards und haben sie satt. Wir sprechen das aus, was sich sonst keiner traut. Ausländer raus! Ich sehe, die Menge tobt schon. Alle fasziniert. So, das nächste Lied heißt Einsam. Ist noch ein ganz altes von uns.